Lass dir jede Freiheit rauben, setze dich nicht zur Wehr. Du behältst ja den christlichen Glauben. Schlafe, was willst du mehr? Ob sie katholisch geschoren, ob protestantisch gescheitelt, gleich viel, immer gerät man den Gesellen ins Haar. Einmal noch uns aufraffen zu des Lebens Maienlust, reißen wir das Schwert der Pfaffen aus der Menschheit Wunderbrust. Zwischen Jägern und Gehetzten sei entbrannt die wilde Schlacht, bis man Frieden auf dem letzten eingestürzten Tempel macht. Georg Herwegh.